Am Vormittag des 12. März reiste Petrosino ins Städtchen Caltanissetta, um weitere Führungszeugnisse zu überprüfen. Er unterhielt sich lange mit dem Leiter der dortigen Gerichtskanzlei, dann traf er Polizeichef Leonardi, dem gegenüber er zwei weitere Verabredungen am Nachmittag in Palermo erwähnte. Noch in Caltanissetta vertraute der Detective einer nicht namentlich bekannten Person an, er habe außerdem am Abend einen Termin, den er auf keinen Fall verpassen dürfe. Ein Straßenhändler gab später zu Protokoll, er habe an jenem Nachmittag in Palermo ein paar Postkarten an einen schlanken, gut aussehenden Herrn verkauft, der Vito Casciuferro zum Verwechseln ähnlich sah. Ein anderer Zeuge sah den Capo am selben Tag auf der Piazza Marina. Diesem Zeugen zufolge sprach Casciuferro mit einem gewissen Pasquale Enea, einer bekannten Gestalt der Unterwelt Palermos. Enea hatte einige Jahre in New York einen Lebensmittelladen betrieben, der gleichzeitig als Treffpunkt für Kriminelle diente. Commissioner Bingham sollte später bekannt geben, dass Enea im Department als Vertrauensperson geführt wurde, mit anderen Worten als Informant.